nation, land of the eternal winter. Follow me. Willkommen zurück in den Dungeons of Darkness. Heute mit einer ganz absurden Sondersendung. Es geht nicht um ein Bandjubiläum oder sonstiges, sondern es gibt... tatsächlich Neuigkeiten zu vermelden. Aber dazu später mehr. Zunächst einmal gehen wir ganz weit zurück in die Vergangenheit, und zwar in das Jahr 1991. Das war noch vor der Bandgründung von Absurd. Soweit ich mich zurückerinnern kann, hat Dark Mark Doom schon immer Gitarre gespielt und auch eigene Lieder geschrieben. Bereits damals haben wir uns zusammengefunden, um zu musizieren, wenn man das so nennen will. Ende 1991 kamen er, Wolf und ich zusammen, um einige Aufnahmen zu tätigen. Damals gab es ja noch keine Band und demzufolge auch keinen Bandnamen, aber genau dieses Trio war dann auch die Gründungsbesetzung für Absurd im Januar 1992. Dabei hat Dark Mark Doom natürlich Gitarre gespielt und den Gesang gemacht. Wolf sollte Schlagzeug spielen und ich kann mich gar nicht erinnern, was eigentlich ich machen sollte. Aber hören wir doch einfach mal in eines dieser ganz frühen Lieder hinein, und zwar Hail Satan. This song is called To Praise of Your Lord. It's called Hail Satan! Hat gefragt, welches denn das erste Lied gewesen ist, das unter dem Namen Absurd entstanden ist. Spontan würde ich sagen God's Death. Allerdings bin ich mir fast sicher, dass es wohl ein Liebeslied gewesen sein wird. Was nämlich an der Vergangenheit von Absurd recht wenig Beachtung findet, ist die durchaus stattliche Anzahl von Liebesliedern, die man auf allen Veröffentlichungen, die in den 90ern aufgenommen worden sind, bis auf Asgard's Reihe finden kann. Darkmawk Doom hatte schon in jungen Jahren diverse Liebschaften, die er textlich und musikalisch verarbeiten musste. Bekannteste Beispiele sind natürlich Dreaming of Love und Wartend in Einsamkeit, A Facto Loquuntur. Allerdings finden sich derartige Referenzen auch in anderen Liedern wie Eternal Winter oder Gates of Heaven. Und ein Lied, was er schon 1991 geschrieben hat und das auch später in der Absurd-Besetzung noch einmal aufgenommen wurde, ist Requiem. Und zwar Requiem for a Never Ending Love. Requiem. Vor den Aufnahmen zum ersten Demo God's Death im Frühjahr 1992 wurde ich ans Schlagzeug abkommandiert. Allerdings hat das nicht wirklich einen Unterschied ausgemacht, aus dem einfachen Grund, es gab nämlich gar kein Schlagzeug. An diesem Zustand hat sich erst vor den Aufnahmen des Demos Death from the Forest etwas geändert. Und zwar hatte ich in der Zwischenzeit damit angefangen, Schlagzeugunterricht zu nehmen. Doch irgendwann im Herbst 92, zu nächtlicher Stund, ist meinem Musiklehrer das Schlagzeug abhanden gekommen. So konnte dann das legendäre Death from the Forest Demo in der nicht minder legendären Waldhütte aufgenommen werden. Von diesem Demo hören wir jetzt das Kultlied schlechthin, Werwolf. Nobody escapes us. We'll be right back. Bezirk von Weh mit Gift und Blut. Willst du mit, so komm in mein Reich. Deine Eingeweide schmecken sicher gut. Obwohl dieses Lied ja zu einer Zeit geschrieben wurde, als an eine Politisierung von Absurd noch lange nicht zu denken war, hat die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien trotzdem nationalsozialistische Ideologiefragmente in diesem Liedtext entdecken können. Konkret geht es um die Textzeile »Ich stille meine Gier mit Menschenfleisch, mit Zyklon B, mit Gift und Blut«. Aus dem Kontext und der Verwendung des Begriffs Zyklon B mit dem Begriff Menschenfleisch kommt zum Ausdruck, dass eine Verwendung von Zyklon B nicht in seiner Eigenschaft als Schädlingsbekämpfungsmittel erfolgt, sondern stattdessen gegen Menschen eingesetzt wird. Offenkundig wurde Zyklon B zwischen 1942 und 1944 in großem Umfang zur Tötung von Menschen eingesetzt und gilt demnach als Synonym für die Systematik und Technik des Holocaust. Soweit die BBJM. Richtig gelesen, geschweige denn verstanden hat man den Text allerdings nicht. Andernfalls wäre klar, dass hier nicht der Werwolf die Menschen mit Zyklon B vergast, sondern dass der Werwolf sowohl Menschenfleisch als auch Zyklon B benötigt, um seine Gier zu stillen. Wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt konnte man Absurd noch gar kein politisches Selbstverständnis nachsagen. Wenn überhaupt, dann war die Band diffus anarchistisch eingestellt. Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht erklärbar, warum man damals auch Punkrock und Grindcore gehört hat. Letzteres ging so weit, dass man sich 1993 dazu entschlossen hat, ein entsprechendes Nebenprojekt ins Leben zu rufen. Okay, hier ist unsere sadistische Fortzeband. Wir müssen mal gucken, wie wir dann später noch heißen. Aber Schlagzeug, aber Monstrilla. Und hier am Mikrofon. Und eine Gitarre. Oh, Schwanz ist Longus. Das erste Lied, was wir jetzt machen, ist der Song von der Scheiße auf der Mutter habe. Dieses Nebenprojekt, das dann später den Namen Gurk bekam, hat insgesamt zwei Demo-Tapes aufgenommen, einmal 1993 und einmal 1994. Besagtes Projekt findet auch Erwähnung in dem Buch Satanskinder, und zwar in irgendeinem Nebensatz, wo davon gesprochen wird, dass es neben Absurd auch noch eine andere Band mit schlimmen sexistischen Texten gegeben hat. Das Lied Scheiße auf der Motorhaube ist allerdings eine Referenz an einen nächtlichen Vorfall, als dem Vorsitzenden des Sondershäuser Christlichen Verein Junger Menschen das Auto mit Kot zugeschmiert wurde. Da Absurd, wie gesagt, ab Ende 1992 über ein eigenes Schlagzeug verfügte, auf dem ich auch mehr schlecht als recht spielen konnte, haben wir dann Anfang 1993 unser erstes Demo God's Death neu aufgenommen und zusammen mit einem weiteren Demo Sadness veröffentlicht. Vom besagten Demo Sadness hören wir jetzt das Lied Unendlich. Dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen, dass in den Texten von Dark Mark Doom immer wieder von Unendlichkeit die Rede ist. Dabei handelt es sich um ein Chiffre, das zu verstehen eine längere Vorgeschichte benötigt. Das mathematische Zeichen für Unendlichkeit ist eine 8, die auf der Seite liegt. 8 Jahre, das war der Altersunterschied zwischen Dark Mark Doom und jener verheirateten Katechetin aus Sondershausen, mit der er nicht nur eine geheime Liebesbeziehung geführt hat, sondern mit der er 1992 sogar ein Kind gezeugt hat. Praktisch alle Liebeslieder, die er zwischen 1992 und 1994 geschrieben hat, sind ihr gewidmet. Sie hat ihn allerdings auch noch zu anderen Texten inspiriert. So geht es zum Beispiel in dem Lied Mondblut um die weibliche Menstruation, ein Thema, das ihr zu diesem Zeitpunkt am Herzen lag und das Dark Mark Doom aufgegriffen und lyrisch verarbeitet hat. Mondblut. Dieses Lied wurde 1994 aufgenommen und veröffentlicht und wie es der Zufall so will, haben sich im selben Jahr Demoniac aus Schneeberg im Erzgebirge in Moonblood umbenannt. Um damit auch die Frage vom Permafrost zu beantworten, es wird wohl genauso ein Zufall gewesen sein, dass Totenburg sich justament zu dem Zeitpunkt, als die gleichnamige Split-EP von Absurd und Heldentum erschienen ist, ihren Bandnamen gegeben haben. Nichts Genaues weiß man nicht, allerdings könnte ich auch nicht nachvollziehen, warum man diese Inspiration dementiert, wenn es denn eine solche gegeben haben sollte. Zurück ins Jahr 1994. Pestanz hat ja gefragt, wer denn die Idee hatte für das Grabsteincover auf dem Thuringian Pagan Madness Demo. Man muss dazu sagen, dass die Idee zu dieser EP schon seit 1993 existierte. Und dabei war damals noch gar nicht absehbar, ob Absurd überhaupt jemals wieder irgendwelche Aufnahmen tätigen können. Deswegen hat Wolf, als sozusagen das letzte verbliebene Gründungsmitglied, noch 1993 das Lied First Winter of Blood Red Snow alleine aufgenommen. Dieses Lied wiederum wurde aber nicht auf Thuringian Pagan Madness verwendet, sondern erst später auf Facta Locundum. Zwischenzeitlich hatte sich für Absurd ja die einmalige Gelegenheit ergeben, hinter Gitter nicht nur gemeinsam proben, sondern sogar Aufnahmen tätigen zu können. Kurzerhand wurde unser dritter Mittäter als Bassist in die Band integriert. Als Trio hat man dann mit jenen Aufnahmen begonnen, die später sowohl auf Thuringian Pagan Madness als auch auf Facta Locundum Verwendung gefunden haben. Unter anderem Samos von Emperor bekundete Interesse an der Veröffentlichung von Thuringian Pagan Madness als EP. Aber schlussendlich war es dann Capricornus aus Schlesien, der diese EP als Tape realisiert hat. Er und ich haben uns dann gemeinsam überlegt, das Bild des Grabsteins als Cover zu nehmen. Noch eindrucksvoller als mit diesem Bild hätte man die Thuringian Pagan Madness auch gar nicht darstellen können. Von besagten Demo gibt es jetzt das Lied Pestanz. We'll be right back. Das gemeinsame Proben und Aufnehmen wurde uns durch einen gemeinnützigen Verein ermöglicht, der den Insassen sowohl Instrumente als auch Technik zur Verfügung gestellt hat. Natürlich konnten wir nicht als Absurdenerscheinung treten, deswegen haben wir uns eine Tarnung ausgedacht, und zwar die Band in Ketten. Als solche wurden unter anderem Coverversionen gespielt oder harmlosere Absurdlieder wie Morning Soul. Zwischen 1994 und 1995 gab es diverse Auftritte vor anderen Insassen und das letzte Konzert im Juni 1995 wurde sogar in Bild und Ton aufgenommen. Davon hören wir jetzt das Lied Verlassen. Es folgt ein Lied darüber, wie es im Inneren von vielen Inhaftierten aussieht. Verlassen. Dieses prägnante Riff in Verlassen und auch einige Textfragmente stammen im Übrigen gar nicht von Dark Mark Doom selbst. Er hat sich dann nämlich von einer anderen Band bedient, und zwar von Opacity. Das war ein Projekt von Zwerg, der auch bei Baymus und Eminence gespielt hat. Hier mal ein kurzer Ausschnitt aus dem Lied Universum aus Fleisch zum Vergleich. Es gab die Frage, von welchen Bands Absurd in der Anfangszeit beeinflusst gewesen ist. Mittlerweile sollte offenkundig sein, dass diese Einflüsse nicht im skandinavischen Black Metal zu suchen sind. Stattdessen hat sich Dark Mark Doom maßgeblich von einer deutschen Horrorpunk-Band, und zwar von Der Fluch, inspirieren lassen. Schleichen wir an unsere Opfer ran. Das war das Lied Die Gesandten des Grauens von Der Fluch. Einmal als Original von 1982 und dann als Coverversion von Absurd. Veröffentlicht auf der Weltenfeind Split mit Grant Bielski und Siegerblatt im Jahr 2008. Zunächst aber wieder zurück ins Jahr 1994. Wir hatten also auch hinter Gittern die Möglichkeit, sowohl zu proben als auch aufzunehmen. Es war also naheliegend, unter diesen Umständen unser Debütalbum aufzunehmen. Ein Vorhaben, das leider nicht vollständig umgesetzt werden konnte. Zwar sind im Zeitraum 1994 und 1995 diverse Songs aufgenommen worden, allerdings waren wir von der Fertigstellung des Albums noch weit entfernt, als wir 1995 getrennt und in drei verschiedene Justizvollzugsanstalten verlegt worden sind. Fast alle Lieder, die bis dahin aufgenommen werden konnten, wurden dann 1996 unter dem Titel Facta Locuntur veröffentlicht. Für viele andere Lieder war zwar bereits die Musik komponiert und auch die Texte waren schon geschrieben, aber sie wurden erst viel später auf dem Album Werwolf Thron verwendet oder Dark Mark Doom hat sie ganz und gar in die Band Wolfsmond mit eingebracht. Zum Beispiel das Lied Todesgleiche Stille, von dem bereits 1994 eine Rehearsal-Aufnahme angefertigt worden ist. Yeah. unbegreiflich, unaussprechlich. Todesgleiche Stille. Andere Lieder wiederum werden wohl auf ewig verschollen bleiben. Wie zum Beispiel das nachfolgende Stück, welches ebenfalls 1994 als Rehearsal aufgenommen wurde, von dem ich noch nicht einmal mehr den Titel kenne. Wie bereits erwähnt, ab Mitte 1995 konnte es erst einmal keine gemeinsamen Proben mit Aufnahmen von Absurd mehr geben. Dennoch hat Dark Mark Doom weiter an neuen Liedern gearbeitet. Gemeinsam mit ihm habe ich noch während der Haftzeit das Konzept zu Asgards Reihe erarbeitet. Er und ich standen weiterhin im Briefkontakt und 1997 hat er mir zum Beispiel geschrieben, ich zitiere: Naja, ich schrieb jetzt Germanien über alles, eine Ode an unsere Vorfahren, durchdrungen vom Geist pangermanischer Einigkeit. Aber das Thema unter dem Titel Asgards Reihe anzupacken scheint mir eine gute Idee. Bei einer Single hätte ich gesagt, die A-Seite wird Asgards Reihe, die B-Seite Germanien. So werde ich trotzdem Asgards Reihe schreiben und wir werden sehen, was wie verwendbar ist. Auf jeden Fall brauche ich mehr Info über die Ragnarök Einherjer. Ich weiß einfach zu wenig und habe keinerlei Sekundärliteratur zur Verfügung. Über die Siegesruhenmann weiß ich leidlich genug, das geht schon. Aber schreib mir mal das Wichtigste über die Aesir auf. Ich muss nur immer aufpassen, dass ich nicht zu sehr von Bessori und Einherjer beeinflusst werde, da bei mir sonst alles zu eingängig wird. Und das will ich vermeiden. Wenn schon, dann Battle Metal, kein Hardrock. Zwecks der Veröffentlichung war ich damals im Gespräch mit Warg Vikernes. Damals gab es in der allgermanischen heidnischen Front Überlegungen, wie man auch mit Musik- und Buchveröffentlichungen in Erscheinung treten kann. Warg hatte ja immer noch sein eigenes Label Kymufan, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt praktischerweise nur das Sublabel für Burzum bei Misanthropy Records gewesen ist. Jedenfalls besprachen wir die Idee, Asgards Reihe über Kymufan veröffentlichen zu können. Aus dieser Idee ist bekanntlicherweise nichts geworden. Warg schrieb mir dazu, und ich zitiere: We have to wait with the Absurd EP and maybe even drop it, at least for some years. The why is because of Misanthropy's distribution in Germany. It is actually 100% of economic reasons. I will lose a lot of money if we ruin the chance to get distribution in Germany. We have to take such considerations actually. It's utterly irritating, but we have to do it. I don't like it any more than you, but right now we don't have much choice. If we release the EP now, we will lose more than we will gain. That is of course if it is released on Kymufan. I'm sorry about this, but it has to be like this. So ist das Leben. Das war ja auch die Zeit, als Misanthropy Records versucht haben, mit Hilfe von Wolf-Rüdiger Mühlmann und seiner Werbeagentur die Reputation des Labels in Deutschland aufzubessern und so einen guten Vertriebsdeal auch für Burzum zu bekommen. Dessen ungeachtet gingen wir kurz nach unserer Haftentlassung 1998 ins Studio, um Asgards Reihe aufzunehmen. Als Toningenieur hat sich der Mann von Winterblut empfohlen, allerdings war er dann nicht mehr da, als es drauf ankam. Das führte in der Folge dazu, dass wir unter Zeitdruck und ohne irgendeine Fachkenntnis den Mix von Asgards Reihe selber machen mussten. Mit dem Ergebnis waren wir jahrelang unzufrieden. Zwischenzeitlich sind die Masterbänder auch noch verschollen und tauchten erst sehr viel später wieder auf. Damit aber bot sich die Chance, endlich nachzuholen, was damals versäumt worden ist. Gesagt, getan, und so kam es 2012 zur Veröffentlichung der komplett überarbeiteten Fassung von Asgards Reihe. Auch wenn es etliche Leute gibt, die den originalen Mix aus nostalgischen Gründen bevorzugen, der Direktvergleich sagt eigentlich alles. in den Divisionen Big Ding und Nordland waren geeint. Unsere Ahnen unerschütterlich für das Reich gegen den Feind. Ihre Ehre, die ist Treue, in den Adern floss ein Blut. Und ihr Heldentum soll leiten uns und stets Herzen unseren Mut. Großgermanien seit Äonen schon, von Ost bis England, von der Arktis, vom Eismeer bis zum südlichen Alpenrand. Ein einig Volk, ein Glaube an uralte Heidenmacht, an die Raben, an den Hammer, an den Sieg in jeder Schlacht. Ein Volk, ein Glaube, uraltes Heidentum, Germanien über alles, für alle Zeiten nun. Germanien über alles. Yeah. Am Anfang und am Ende gab es den ersten Mix von 1998 und in der Mitte den Remix von 2012. Auf Asgard 3 befindet sich auch eines meiner Lieblingslieder von Absurd, und zwar Tod vor Sonnenaufgang. Geh nach Norden. Das Heer der Ratten und der schwarze Tod sind mit dir. Dein Geschehen. Amen. Amen. Schaltet kalt den Pfad der dunkelroten Gier. Scharfe Finger blitzen, weiß gleich tödlich heller Zier. Mit Leidlust vor Blut, das Kunze geht nicht durch die Nacht. Falsch Gesang ertöne zu der Ehr und toter Macht. Untergang der Sonne heißet wie der Tier der Dunkelheit. Bleichen an die Reichsarmee der Finsternis und ist gefeit. Wie der Kreuz und wie wir müssen, Kavala und Holz ist bald. Und Tod fahren sie vereint durch das Blut der Kraft gemahlen. Die Musik und der Text zu Tod vor Sonnenaufgang wurden 1997 fertiggestellt. Nach meinem Dafürhalten markiert diese Phase die Vollendung der Musik- und Dichtkunst von Darkmark Doom. In derselben Ära entstanden auch Lieder wie Auf den Schwingen des Drachen, das später vom Wolfsmond verwendet wurde. Eisig, falls man anklitzt und Schnee nimmt mir die Sicht. Die Winternacht durchfliegt ich, doch ein Pferd reit ich nicht. Ich stoß dich durch die Wolken, hoch hinauf und gib ihn ab. Bringe feuriges Verderben auf die Feinde herab. Böse Augen wie die Schlange und barmherzig blickt aus Kalt. Schwarze Spalten ist die Zunge, voller Kraft wie Gestalt. Unser Schuppen ist die Haut und der Schwanzsturm bewehrt. Unser Maul ist voller Zähne, die das scharf wie ein Schwert. Seine schwarzen Klauen sind erfreulich anzusehen. Sein Haupt zwei Hörner krönen, so majestätisch schön. Und er breitet seine Schwingen in der Finsternis weit. Und ich reite meinen Drachen durch Schnee, Sturm und Zeit. Oder Nuklearer Sturm von Eternity, wo zumindest der Text von Darkmark Doom stammt und ursprünglich ebenfalls für Absurd geschrieben wurde.